Freies Wissen für alle. Ein lobenswertes Projekt, wie wir eben gehört haben, und ein Projekt, das trotz aller Fehler und bewussten Fälschungen durch böswillige Änderungen ein enormes Entwicklungspotenzial birgt. W wie Wissen, Wikipedia und Geisteswissenschaften im Dialog. So ist eine Tagung überschrieben, die ab übermorgen in Mainz stattfinden wird. Veranstalter sind die Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur und die Macher der Enzyklopädie, die internationale regierungsunabhängige Non-Profit-Organisation Wikimedia. Als Teilnehmer haben sich vor allem Geisteswissenschaftler der Universitäten Mainz, Frankfurt, Trier, Marburg und Gießen angemeldet. Frank Schulenburg ist der zweite Vorsitzende von Wikimedia Deutschland. Herr Schulenburg, warum dieser Dialog zwischen Wikipedia und Geisteswissenschaften und wie soll dieser Dialog aussehen? Die Wikipedia, die deutschsprachige Wikipedia, ist jetzt 6 Jahre alt und in dieser Zeit wurden allein in unserer Sprachversion über 600.000 Artikel angelegt. Und die Wikipedia hat einfach eine enorme Entwicklung hinter sich. Weltweit lesen heute 154 Millionen Menschen täglich in der Wikipedia. Und das bedeutet einfach auch, dass wir eine bestimmte Verantwortung für die Inhalte haben. Und dieser Verantwortung sind wir uns bewusst und die wollen wir jetzt wahrnehmen. Und deshalb wollen wir im Dialog mit den Wissenschaftlern nach Möglichkeiten suchen, die Wikipedia noch besser zu machen. Wie ist denn grundsätzlich das Verhältnis zwischen Wikipedia und der Wissenschaft? Wir haben in dem Beitrag gehört, dass einzelne Wissenschaftler schon von Anfang an mitgearbeitet haben. Aber grundsätzlich, denke ich mir mal, ist wahrscheinlich eher Skepsis vorherrschend. Auf welche Weise versuchen Sie dieser Skepsis zu begegnen? Schon jetzt sieht es so aus, dass sehr, sehr viele Wissenschaftler in der Wikipedia mitarbeiten. Und die Veranstaltung in Mainz hat sehr, sehr viel positive Resonanz erzeugt. Wir haben zahlreiche hochrangige Wissenschaftler aus dem Bereich der Geisteswissenschaften, die nach Mainz kommen, um mit uns über die Wikipedia zu sprechen. Und ich persönlich habe nach der Entwicklung im Vorfeld eher das Gefühl, dass die Berührungsängste aus den Reihen der Wissenschaft abnehmen. Aber gerade in den vergangenen Tagen gab es wieder Meldungen über Fälschungen und Vandalismus in Wikipedia. Vom Informationskrieg im Mitmachnetz ist da zum Beispiel die Rede. Es gibt ja tatsächlich Leute, die bewusst solche Falschinformationen einbauen, und zwar nicht nur die Scientology-Sekte. Das ist normalen Nutzern ein Dorn im Auge, aber ich denke den Wissenschaftlern, denen es zumindest vom Anspruch her um präzise Informationen geht, umso mehr. Also die Sache, die Sie jetzt ansprechen, ist die Einflussnahme, die ständig stattfindet. Das ist ein Punkt, den wir nicht verändern können in einem offenen System. Das heißt also, wenn Sie so ein offenes System wie die Wikipedia haben, werden Sie immer Möglichkeiten finden, an den Informationen Manipulationen vorzunehmen. Mit den Tools, die jetzt gerade in den letzten Tagen durch die Medien gegeistert sind, ist es sehr viel transparenter. Wir können sehr viel genauer sehen, wer hat an den Inhalten wo Veränderungen vorgenommen. Und wenn Sie sich das genauer anschauen, werden Sie sehen, dass sehr, sehr viele dieser Manipulationsversuche sehr, sehr schnell aufgedeckt werden und wieder zurückgesetzt werden. Aber dennoch bewirkt sowas ja einen Image-Schaden. Also ich glaube persönlich nicht, dass die Tatsache, dass offen gezeigt wird, dass so ein offenes System auch gegen Manipulationen anfällig ist, dass das einen Image-Schaden bewirkt. Tatsächlich ist es so, dass vielleicht die Menschen sehr viel bewusster mit den Inhalten dann umgehen. Und wir können nur davon abraten, Firmen, die an der Wikipedia zu manipulieren, denn der Image-Schaden ist sehr viel größer, wenn aufgedeckt wird, dass da Firmen manipuliert haben und wenn diese Firmen dann auch mit Namen genannt werden. Kommen wir nochmal zu den Geisteswissenschaftlern und dem Dialog. Was versprechen Sie sich von diesem Dialog? Also wir versprechen uns zum einen, dass wir den Geisteswissenschaftlern klar machen können, dass es spannend, interessant und gut ist, die Wikipedia-Inhalte zu verbessern, gemeinsam mit uns. Und wir versprechen uns natürlich auch eine Rückmeldung von den Wissenschaftlern. Das bedeutet, dass wir gerne wissen möchten, was müssen wir an der Wikipedia ändern, um es attraktiver für Wissenschaftler zu machen, daran mitzuarbeiten. Und welche konkreten Projekte könnten Sie sich da zum Beispiel vorstellen? Wir könnten uns ganz konkret vorstellen, dass wir Wissenschaftler in unseren Review-Prozess einbinden. Schon jetzt ist es so, dass die Inhalte, die auf einer höheren Qualitätsstufe in der Wikipedia sind, einem sehr, sehr intensiven Review-Prozess unterzogen werden. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir Wissenschaftler in diesen Prozess mit einbinden. Also Review-Prozess heißt, dass die Artikel, die da reingestellt wurden, dann nochmal überprüft werden? Genau, die werden, wenn sie weiter erweitert werden, wenn sie ausgebaut werden, werden sie von sehr, sehr vielen Mitarbeitern gleichzeitig genauer angeschaut und in diesem Prozess würden wir gerne Wissenschaftler mit einbinden. Aber was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, sollen die Geisteswissenschaftler die Wikipedia mehr nutzen als eigene Informationsquelle oder sollen die Artikel beitragen zur Wikipedia? Also Nutzen ist, glaube ich, nicht die Zielrichtung. Tatsächlich ist es so, dass die Wikipedia ein Lexikonprojekt ist, was als erster Einstieg gedacht ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und was wir uns davon versprechen, ist einfach, dass wir vielleicht einige der Wissenschaftler davon überzeugen können, die Inhalte ganz aktiv zu verbessern, also als Autoren mitzuarbeiten oder uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um zu erkennen, wo sind tatsächlich Inhalte im Bereich der Geisteswissenschaften, die noch ein erhöhtes Verbesserungspotenzial haben. Also die Geisteswissenschaftler gewissermaßen als Autoren und als Lektoren. Genau, das ist richtig. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, also für die Zeit, in der wir dann auch nicht mehr im Jahr der Geisteswissenschaften leben? Wie soll dieser Dialog zwischen Wikipedia und Geisteswissenschaften aussehen? Wir wollen insgesamt den Dialog mit den Wissenschaften in den nächsten Jahren noch verstärken. Die Veranstaltung in Deutschland ist nicht die einzige Veranstaltung, die in diesem Jahr stattfindet. Die nächste Wikipedia Academy wird in Paris stattfinden. Danach ist im November eine Veranstaltung an der University of Western Cape in Südafrika geplant. Und auch schon für das nächste Jahr, das Jahr der Mathematik, stehen wir in Verhandlungen und wir wollen diesen Dialog weiter ausbauen.